Mr. Brown from Texas. Mr. Looney Goff, what are you doing here tonight? I must sing the fucking hardest song ever made. Yeah! Vor schwule regieren, Kinder adoptieren. Das gibt es nur in Deutschland. Sind auch die Kassen leer, für Fremde gibt es mehr. Das gibt es nur in Deutschland. I cannot believe what I fucking see. What the hell is going wrong with good old Germany? In Asylum ist das wohl bekannt. Das gibt es nur in Deutschland. Hier man lädt sie ein, hier kommen alle rein. Das gibt es nur in Deutschland. Jeder Terrorist weiß, dass es easy ist. Das gibt es nur in Deutschland. Und bringt die Leute um, verkauft man euch für dumm. Das gibt es nur in Deutschland. Es gibt bei Volksbetrug, wir bonzen nie genug. Das gibt es nur in Deutschland. Junkies im Bundestag, zimmern an euren Sarg. Das gibt es nur in Deutschland. I cannot believe this fucking shit. It's a madhouse. It's a fucking madhouse. This house will fucking rise again, I mean. Yeehaw! I cannot believe what I fucking see. What the hell is going on with good old Germany? I cannot believe what I fucking see. What the hell is going on with good old Germany? Yeah. Sie kommen aus aller Welt und alle wollen sie Geld. Das gibt es nur in Deutschland. Und jeder Refugee, der sagt, it's nice to be in Germany. Wo all die Clans regieren, sich Deutsche integrieren. Das gibt es nur in Deutschland. Und sagt ein Deutscher nein, ist er ein Nazi-Schwein. Das gibt es nur in Deutschland. Das gibt es nur in Deutschland. Das gibt es nur in Deutschland. Oh yeah! Das gibt es nur in Meppen.